Willkommen bei Intention to Feed. Das ist die Nullnummer von Intention to Feed. Hier möchte ich euch meinen Podcast vorstellen. Mein Name ist Sundown Sugar. Und die Leute, die ich hier in diesen Podcast einlade, sind Menschen, die im weiten Feld der Medizin arbeiten. Es sind Menschen, zu denen man aufschauen kann, da sie immer versucht sind, die Umwelt zu verbessern und auch die Stimmung allgemein zu verbessern. Die Medizin mag nicht immer ein lustiges Fach sein. Und so dachte ich mir, ich stelle die Welt der Medizin aus den Augen derer, die sie ausführen, dar. Warum ich diesen Podcast mache, ich habe mir viele Podcasts schon angehört, ich bin ein großer Fan von Podcasts. Sie unterrichten mich, was in der Welt passiert, wenn ich mir den Nachrichtenpodcast von Tagesschau oder Co. anhöre. Aber sie sind auch zum Teil Zeitvertreib. Ich lerne andere Menschen kennen, die sich mir über dieses Medium vorstellen. Nun gibt es jede Menge Podcasts über Technik, Comics, Videospiele. Die gute alte Zeit, Klammer auf, hier sind die 80er Jahre aus meiner Sicht gemeint. Design auch, ich habe schon einen Architektur-Podcast gehört. Es gibt aber kaum echte Podcasts aus der Medizin. Es gibt Podcasts, die Medizinern näher bringen sollen, so eine Art Nachhilfefach, aber nicht Podcasts, die sich mit der Medizin und den Ausübenden wirklich auseinandersetzt. Diese Lücke möchte ich mit diesem füllen, möchte euch die Menschen näher bringen, die Medizin ausüben. Sie kommen aus verschiedenen Feldern. Ich habe schon einige gefunden, die mit mir ein Interview machen wollen. Deswegen wird in den nächsten Monaten immer mal wieder eine Episode hochgeladen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, ihr lernt was daraus oder einfach nur einen super guten Zeitvertreib mit ein paar kleinen lustigen Storys. Darum hoffe ich, dass ihr auch noch bei der Episode 1 einschaltet, die demnächst hochgeladen wird. Ich habe zu mir Karin eingeladen. Bleibt gesund, bleibt fit. Wenn ihr ins Krankenhaus kommt, denkt daran, die Leute euch gegenüber sind Menschen und sie sind leider auch in ein System hineingezwungen, was nicht immer menschenfreundlich ist. Schönen Tag, schöne Woche. Tschüss.